Deutschlandfunk Kultur. Zeitfragen. Der Prozess gegen den Halle-Attentäter wird also archiviert. Bewusst für die Nachwelt und für künftige Historikerinnen. Eher Zufall war das bei den Stammheim-Bändern. Das sind Tonbandaufnahmen aus dem Stammheim-Prozess. Dem Prozess gegen die erste RAF-Generation mit Andreas Bader, Ulrike Meinhof und Gudrun Enslin. Diese Aufnahmen tauchten erst 30 Jahre später zufällig wieder auf. Maximilian Schönherr gehörte damals zu den Ersten, die sie hören konnte, und erzählt ihre Geschichte. Im Frühjahr 2007 bekam ich den Tipp, nach Stuttgart ins Oberlandesgericht zu fahren. Es seien dort in einer Kiste Tonbandmitschnitte des Stammheim-Prozesses aufgetaucht. Verzeihen Sie, Frau Enslin, nur eine Frage. Wie ist das nun gedacht? Wir haben im Augenblick unser Tonbandprotokoll laufen. Kann das jetzt weiterlaufen für diese Ergänzung? Gut. Ich kannte dieses hochumstrittene Strafverfahren gegen die Spitzen der Roten Armee-Fraktion in den 1980er Jahren nur aus der Zeitung. Im Archiv des Stuttgarter Gerichts lag nun ein Stapel mit 21 Tonbändern vor mir. Als ich in das erste hineinhörte, war ich wie paralysiert. Der sagen- und skandalumwobene Stammheim-Prozess wurde plötzlich sehr lebendig. Was ist denn das hier eben, Herr Vorsitzender? Was ist das jetzt eben? Die Stimme von Andreas Bader, dem Chef der Gruppe, hatte die breite Öffentlichkeit zuvor niemals gehört. Wie verhalten Bader klingt der Womanizer und Porsche-Fahrer ohne Führerschein. Glauben Sie nicht, dass die medikamentöse Ruhigstellung, Sie haben offenbar überhaupt keinen Begriff davon, was das ist, medikamentöse Ruhigstellung. Das kann nur ein Psychiater letztendlich durchführen. Überheben Sie sich doch nicht immer so, dass Sie glauben, Begriffe würden bloß Sie beherrschen. Jan-Karl Raspe, auch nie öffentlich zu Wort gekommen, verliest auf diesen Tonbändern lange vorbereitete Manuskripte. Und Gudrun Enslin, die Pfarrerstochter und Chefideologin der RAF, bedient sich einer damals in linken Kreisen durchaus üblichen Diktion. Wir haben so revolutionäre Politik inhaltlich bestimmt, in erster Linie aus der Analyse der Kapitalbewegung in der imperialistischen Metropole Bundesrepublik in ihren internationalen Bedingungen. Besonders bewegend Ulrike Meinhof, Journalistin, die hier dem Gericht indirekt ihren Selbstmord ankündigt. Die Frage ist, wie kann ein isolierter Gefangener den Justizbehörden zu erkennen geben, angenommen, dass er es wollte, dass er sein Verhalten geändert hat? Wie? Es gibt in der Isolation exakt zwei Möglichkeiten. Entweder... Sie Frau Meinhof, es ist kein Zusammenhang mehr zum Ablehnungsantrag entweder zu sehen. Sie bringt einen Gefangenen zum, Schreiben, zum Schweigen, das heißt, man stirbt daran, Frau oder sie bringt Meinhof einen zum Reden und das ist das Geständnis und der Verrat. Und so, an der Realität gemessen, hat der Bundesgerichtshof Beschluss eine klare und definitive Aussage, dass es Folter, exakt Folter durch Isolation gibt, definiert an diesem Zweck, Geständnisse zu erpressen, den Gefangenen einzuschüchtern, um ihn zu bestrafen und um ihn zu verwirren. Das ist das Geständnis des BGH-Beschluss. Ich entziehe Ihnen hiermit das Wort, weil Sie nicht auf den Sachzusammenhang, nämlich einen Ablehnungsantrag gegen... Den Suizid durch Erhängen in der Zelle beging Ulrike Meinhof wenig später. Diese Stelle im Originalton hat auch Historikern zu denken gegeben, die zuvor nur die Mitschrift in den Prozessakten gelesen hatten. Sie liegen Ordner an Ordner, meterlang im Bundesarchiv in Koblenz. Der Originalton legt nahe, dass Meinhof einen Hilferuf formulierte, dabei aber vom Richter unterbrochen wurde. Sie war von Bader, Enslin und Raspe verstoßen worden und suchte nach einem Ausweg. Anders als in DDR-Strafprozessen, wo immer wieder Ton mitgeschnitten wurde, war dies in bundesdeutschen Gerichten bis 2018 nicht gestattet. Im eigens für das RAF-Verfahren gebauten Hochsicherheitstrakt in Stuttgart-Stammheim liefen trotzdem Tonbandgeräte, und zwar ganz legal als Gedächtnisstütze für die Gerichtsschreiber. Alle Prozessbeteiligten hatten sich darauf geeinigt. Nicht zuletzt wünschten das die Angeklagten, weil sie meinten, im turbulenten Stimmengewirr ginge den Gerichtsschreibern einiges durch die Lappen. Ich bitte den Angeklagten zu entfernen. Ich bitte jetzt den Angeklagten Bader notfalls mit Gewalt abzuführen. Mikrofone standen also im Saal und ein Tonband lief, auf das unmittelbar nach dem Verhandlungstag bei Bedarf zurückgegriffen werden konnte, um Unstimmigkeiten in der Mitschrift zu klären. Ansonsten aber galt, die Bänder müssen gelöscht oder, was auf das Gleiche hinauslief, mit neuen Aufnahmen am nächsten Verhandlungstag überspielt werden. Ein nicht bekannter Mitarbeiter des Gerichts legte das ein oder andere Band jedoch in einen kleinen Karton. Vermutlich traf er dabei eine grobe Auswahl, denn einige entscheidende Stellen des langwierigen Verfahrens sind erhalten. Sein Verhalten war gesetzeswidrig. Die Bänder hätten sämtlich gelöscht oder vernichtet werden müssen. Sie wanderten stattdessen in den Keller des Gerichts und gingen 30 Jahre später an das Staatsarchiv in Ludwigsburg.